Aussatz, so an mir zu finden. Sünden, verlässt mich nicht in dieser Sterblichkeit. Mein Wille trachtet nur nach Bösem, der Geist zwar spricht, ach, wer wird mich erlösen? Aber Fleisch und Blut zu zwingen und das Gute zu vollbringen, ist immer alle meine Kraft. Will ich den Schaden nicht verhehlen, so kann ich nicht, wie oft ich fehle, zählen. Drum nehm ich nun der Sünden Schmerz und Pein und meiner Sorgen Bürde, so mir sonst unerträglich würde. Ich liefre sie dir, Jesus, seufzend ein. Rechne nicht die Missetat, die dich, Herr, sein. Yeah.